Die Figuren, die von der Mittelschicht erfunden und hergezeigt werden, damit diese sich ihrer eigenen Geschmackssicherheit versichern kann, sind zahlreich. Sie stottern bei Frauentausch falsche Grammatik daher, sie werden im TV-Experiment ein Koffer voller Chancen dazu gezwungen, Firmen zu gründen und daran zu scheitern, sie tragen bunte Kleidung ohne Markenlogos, dafür mit sinnlosen Schriftzügen und aufgeribbelten Nähten, sie haben ungewaschene Haare und Flecken auf der Hose, sie rauchen. Natürlich rauchen sie. Sie saufen. Sie sind laut. Viel zu laut. Sie haben schlechte Haut und ihre Schminke ist immer einen Tacken zu grell. Sie sind übergewichtig oder abgemagert. Was macht das mit den Menschen, die so dargestellt werden?